Abschnitt 23 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die wilde Katze. Erstens. Auf dem Hof zu Bodingtorbe ward gemauert und gezimmert, einsam an der breiten Linde saß der Graf gebeugt, bekümmert. Und der Frühlingsgruß der Schwalbe klang wie vorwurfsvolle Klage. Übel hast du, Wirt, erwogen, was ich riet am Scheidetage. Und ich kann nicht bei dir bleiben, was ich riet, erwogst du übel. Sieh, dein Haus ist wüst geworden und gesunken ist dein Giebel. Gastlich war mir diese Stelle, und ich traure, wenn ich wandre, ist mir leid, du alter Droste, ist mir leid um dich und andre. Baue nur, nicht dir. Dich selber schlugest du mit hartem Schlage. Übel hast du, Wirt, erwogen, was ich riet am Scheidetage. Kramvoll horchend saß der Alte, immer bleicher, immer trüber, unversehens stand der braune Schmiedebub ihm gegenüber. Schalkhaft lächelnd, wie verlegen, zupft er bald am Gurtgebinde, bald am Wams und zog und bog sich wie ein Birkenreis im Winde. Rief der Graf, was willst du, Knabe? Euretwillen sozusagen kam ich her, doch war's nicht nötig, mich so barsch und laut zu fragen. Ohnehin vor großen Herren fällt mir schwer die rechte Rede, denn ich bin ein armer Junge von Natur und etwas blöde. Schwarzer Graf und wilde Katze nennt uns zwei die Lästerzunge. Seid ihr gleich von grauen Haaren und ich bin ein armer Junge. Egi, Herr, bei Fulk, dem Schmiede, harter Dienst und schmales Futter, eine Weise will bedeuten, vaterlos und ohne Mutter. Und von wo? Die Bernsteinküste kennt ihr ja, sie liegt am Meere, und das Edelglas, dort wächst es wild, wie hier die Heidelbeere. Montag war's, ein fremder Jude kaufte mich, mich zu verkaufen, und am Dienstag in der Frühe bin ich ihm davon gelaufen. Bub, du lügst, ich glaub es selber, logt ihr nie, könnt ihr's beeiden, unschwer ist es kluge Manne, Schimpf und Ernst zu unterscheiden. Drauf der Graf, mit schalen Witzen magst du andre lustig machen, geh, ich bin nicht in der Laune, deine Possen zu belachen. Possen? Ei, nicht in der Laune? Künden wollt ich, wie ich pflege, Wahrheit, doch ihr lauscht der Lüge, ihr der Graf, so denkt ich löge. Was ich euch zu melden habe, ist ein Märlein ernst und heiter, von dem Herrn vom Habichtshofe, seinen Gänsen und so weiter. Fahrt nicht auf, ich bin gekommen, sozusagen euretwillen, eigentlich um eine andre, die sich grämt und härmt im Stillen. Eine, die vergeht und lächelt, wund zum Tod und krank zum Sterben. Auch ein Winterwams kann reichen, armer Leute Gunst zu werben. Schwarzer Graf. Verwegner Kobold, bist du toll, du magst dich scheren. Wenn ich spreche, euer Gnaden, täten gut mich anzuhören. Dass es, wie es ging, nicht gehe, als ihr hörtet und nicht hörtet, und durch Hören und Nicht-Hören recht in Unrecht arg verkehrtet. Denn ich spreche von dem Falken, den ein Neiding falsch bezichtet, den Feiglinge falsch verlassen und ein Schwächling falsch gerichtet. Gärt ihr auf, mir ist nicht bange, mögt ihr gleich die Augen rollen. Ich, im Land der ärmste Bube, weiß, was alle wissen sollen. Falsch gerichtet, hat der Falke euch geschwellt aus eurem Saale? Pfui, oh pfui, Herr Graf, so niedres, konnte Grimbart nur der Kahle. Und ich saß mit meinen Augen, denn begreiflich hier und dorten hab ich vielerlei Geschäfte, Tag und Nacht an vielen Orten. Fragt den Alten, auf den Binsen keicht er sterbend, er ist mürbe, schade wär's für euern Himmel, wenn er sonder Beichte stürbe. Fragt ihn selber, kleine Zeugen brauchen, wenn sie Unbill rügen, einen Zeugen, doch den Großen glaubt ihr gern, auch wenn sie lügen. Lügen wie der Königsbote, als er log, ihn hab im Berge meuchlings angerannt der Falke, was er selber tat, der Scherge. Und ich saß und fragt den Kahlen, fragt ihn, wer ihn angestiftet, Saft und Salbe zu bereiten, die ein Mordgeschoß vergiftet. Was ich sah, die wilde Katze, sah es auch, wir sahen es beide, morgen wird's im Gau gesungen, euch zum Lob und Rab zum Leide. Denn ich hab ein saubres Liedlein draufgesetzt zu euern Ehren und im Kehram einen Kuckuck angebracht, ist fein zu hören. Sonderbar, auch um sein Beten bandet ihr den frevlen Sachsen, recht, in eurem Glaubensgarten darf kein heidnisch Unkraut wachsen. Wollt ihr reuten? Gründlich reuten, mäht wir auf den Allerwiesen, halbe Heiden, ganze Heiden, sind sie bis auf den und diesen. Bis auf mich und andere Fromme, ob sie gleich ihr Kreuzlein schlagen, ob sie gleich zur Klosterküche mit Geknirsch ihr Zinshuhn tragen. Und der Falk, es wird euch freuen, endlich ward er klug durch Schaden, im Konvent zu 13 Linden ließ er sich den Scheitel baden. Drauf der Graf, dir soll ich glauben, dir, du unverschämter Range, wenn du wusstest, was du schwatzest, warum schwiegst du denn so lange? Sprach der Braune, dumme Bracken klaffen stets mit viel Gebelle, stets zur Unzeit, ein Gescheiter wird nur laut an rechter Stelle. Überdies ist jemand klüger, als wir beide je gewesen, und versteht vom Runenstabe Tag und Tageswerk zu lesen. Plaudern soll ich, wem zuliebe? Euch, wofür? Dem Junker, freilich, für die ungeheuren Prügel, die er? Oh, es war abscheulich! Hört, nichts Gutes auszurichten, streift ich einmal in den Gründen, und vom Habichtshof die Gänse, mir zum Unheil mußt ich finden. Einzeln hascht ich sie am Zaune, und mit losem Knabenwitze klemmt ich ihnen fingerlange Stäbchen in die Schnabelspitze. Herr, vergnüglich war's zu sehen, wie sie schief die Köpfe hielten, aufwärts mit dem einen Auge, abwärts mit dem andern schielten. Und ich lachte, doch nicht lange, Elmar kam und Zorn im Blicke, fuhr er jählings mit der harten Eisenfaust mir ins Genicke. Schütz euch Gott vor seinen Augen, schütz euch Gott vor seiner Tatze, nicht gestreichelt, nein gestrichen, hat er da mich arme Katze. Dumme Streiche, Rutenstreiche mögen sich zusammenschicken, solche gab es nicht, solang es Birgen gab und Bubenrücken. Herr, solange Stöcke wuchsen, gab es niemals solche Hiebe, weiß nicht, ob sie Gutes stiften, doch sie stiften keine Liebe. Traf ich wo den grimmen Häscher, auf der Flur, im Waldgehege, jedermann hat seine Gänge, glitt ich sacht ihm aus dem Wege. Und ich hasse ihn noch, zur Strafe, mög er, was er trägt, ertragen, sprach ich heute, war es einzig, euretwillen sozusagen. Drauf der Graf mit heißrer Stimme, dein Gespinst von Trug und Tücken ist zu grob, hab Acht, es gibt noch Birkenholz für Bubenrücken. Schrie der Knabe, das die Antwort, das, dann Schmach auf eure Glatze, feiler Richter. Hört, ich sag es, hört, sie sagt's, die wilde Katze. Keichend rief der Kreis, du Natter, schweig und heb dich um die Ecke, sonst, bei Gott mit meinem Fuße, schleudr ich dich in jene Blöcke. Schleudern? Schleudert doch, ein Klößlein Erde klebt an eurer Zehe. Nein, ein Kloß, der euch zum Halse wächst, derweil ich ihn besehe. Euch zur Kehle, viele Tage habt ihr nicht, um zu besorgen, was ihr müsst, gedenkt des Falken, heute noch und helft ihm morgen. Guter Rat ist manchmal teuer, meinen sollt ihr billig haben. Bringt der Dame Hildegunde diesen Strauß und lasst mich traben. Knospe nur, sie wird verstehen, was sie wollen, was ich meine, wenn die Rose glüht im Garten, wenn der Ginster blüht am Rheine. Über Zimmerholz und Planken schwang er sich mit leichtem Satze, lachend in den Wald, im Walde dreimal schrie die wilde Katze. Zweitens. Am Kamin des Eschenburgers saßen zwei, die düster schwiegen, auf dem Steingesimse dampfte Ingwermet in blauen Krügen. Rab, der Alte, schob mit Eifer Buchenblöcke in die Brände, denn die Morgenfrische hauchte schneidig kalt durchs Berggelände. Und der Graf, der Bodingtorber, wischte fleißig Wang und Auge, trieb ihm nur der scharfe Frühritt ins Gesicht so herbe Lauge. Also eine finstre Weile, Tränen trocknen, Scheiter schieben, und das Feuer sang und zischte, und der Met war stehen geblieben. Endlich griff der Eschenburger einen ungeheuren Kloben, warf ihn grimmig in die Gluten, daß zum Dach die Funken stoben. Kreul, rief er, ein Verbrechen ward verübt von Rechtes wegen, sagt, ein Irrtum, schwerer Irrtum, sprach der andre dumpf dagegen. Wieder Stille, lange Stille, und die Kohlen knirrten leise, zornig dieser, traurig jener, stierten in die Glut die Kreise, bis der edle Eschenburger hastig sprang vom Eichenstuhle. Irrtum, sagt ihr, Teufelsstücke, ausgedacht am Höllenpfuhle, und vollführt von einem Schurken, Gott sei Lob, von einem Franken, eurem Gast, der euch so niedrig hielt, dem Wirt mit Schmach zu danken. Irrtum, missverstandene Wahrheit, menschlich fehlen lass ich gelten, das so offenbare Lüge, ihr verkannt, das muss ich schelten. Bei Frau Harkes breitem Daumen, seid ein Sachsenweib gesponnen, ward ein Truggewirr wie dieses hier im Land nicht ausgesonnen. Bosheit schuf den dunklen Zettel, Rachelust war Spulenwinder, Feigheit trug herbei den Einschlag, und am Webstuhl saß ein Blinder. Ward ein Schandkleid draus geschnitten, das um eure Schultern flattert, nicht des Falken, die euch trugen, als die Brände euch umknattert. Mancher will sein Tun von gestern heut auf fremde Rechnung schreiben. Euer war der Spruch, ihr sprachet, um des Kaisers Freund zu bleiben. Wollt ihr jetzt die Hände waschen, halt ein anderer euch das Becken, nicht der Rab, der riet und warnte, euch nicht ruchlos zu beflecken. Drauf der Graf, ich sagt euch alles, Leid erfuhr ich viel auf Erden, diese Wunde brennt im Herzen, und sie wird mir tödlich werden. Wühlt nicht, rauer Arzt, schafft Hülfe, nicht für mich, doch helft erwägen, wie dem andern, falls ein Unrecht ihm geschah, wir helfen mögen. Zwar zu trauen dem Schelm, dem Buben, wie bedenklich, ich erstaune, reine Wahrheit sprach der Gelbe, doch ein Lügner ist der Braune. Und der Kahlkopf war geständig, freigeständig. Er bekannte, blau vor Angst mit Zähneknirschen, dass er mir den Saal verbrannte, dass er für den Königsboten ein Gemisch aus dunkelm Kraute stumm gerupft in sieben Nächten Eisen zu vergiften braute. Und mit Wehgeheul sich krümmend, trotzig ringend um sein Leben, wie der Wolf am Spieß, so starb er, mag ihm Gott wie ich vergeben. Rat darauf, er war ein Schleicher, und ich traut ihm nie, dem Schalken. Doch der Abt von 13 Linden, sprecht, was schrieb er von dem Falken? Dass er in des Klosters Frieden raues Siechtum durchgelitten, endlos, bis durch Gottes Gnade Seel und Leib den Sieg erstritten. Dass am Kreuz des Kreuzes Hassa betend kniet, die Botschaft weiter trug zu Baduard, dem Bischof, gestern schon ein flinker Reiter. So, und neigt er sich der Taufe, war's die freie Tat des Freien, nicht die Meintat eines Heuchlers, Königschriftlich zu gedeihen, mögen Schalk und Schelm sich neigen, bog der Falk die stolze Stirne, war's, um sich vor Gott zu beugen. Schalk und Schelm, die klugen Leute, die nicht erst zu glauben brauchen, um kopfüber wie der Otter in das Christenbad zu tauchen. Pfui der Welt, der Graf dagegen, wer der Freund, was frommt das Schelten, gebt mir Rat, wie ist zu sühnen, wenn wir schiefes Urteil fällten. Wenn im Kampfe mit uns selber und im Widerstreit der Pflichten schweres Herzens, grimmig lachend, fuhr der andere drein, mitnichten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, Gott, was Gottes, steht geschrieben. Liebt den Kaiser, doch ein wenig dürft ihr auch euch selber lieben. Euch und eure arme Seele in des Zweifels Finsternissen spricht am sichersten und klarsten das Gesetzbuch im Gewissen. Schlugt ihr's auf? Sagt ja, mich jammert. All das Wenden und das Winden, Tat ist Tat, doch lasst uns sehen, wie wir Heil und Hülfe finden. Spracht ihr recht in Königsnamen, auf die Insicht eines Laffen, mag allein das Wort des Königs Widerruf und Wandel schaffen. Drum zur Pfalz und schickt mit eurem Brief des Abtes Brief und Briefe an die Hofherrn, denn die Hofherrn sind die Herrn der Höhe und Tiefe. Und ich reise selbst und halte erste Rast am Quell der Pader, hold entgegen schlägt dem Blute wohl die blutsverwandte Ader. Und der Bischof schreibt dem Bischof kluge Grüße wohlbedächtig, wie zum Binden so zum Lösen sind die Infulträger mächtig. Ei, der Met ist kalt geworden, seid getrost und lasst mich sorgen, rasch gerüstet sind die Rosse und, so Gott will, reit ich morgen. Als der nächsten frühe Strahlen durch die Eichenwipfel brachen, war der Alte auf dem Wege zu der Königspfalz in Aachen. Ende von Abschnitt 23.